Das geht. Habe ich gerade einfach so entschieden. Stark. Hey, hey, hey, hey. Ey, wenn wir das jetzt nochmal machen, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn wir das jetzt jede Woche machen, dann wird das irgendwann Standard. Wie findest du YouTuber, die immer die Hand vor die Kamera machen und dann drückst du auf Rekord und machen sie. Fand ich immer ein bisschen unsympathisch. Echt? So ein bisschen ADHS-mäßig fand ich das. Das auf jeden Fall. Dann musst du auch, wenn du das machst, musst du danach auch wirklich hey, hey, hey oder irgendwie so immer einen Spruch bringen und gleich richtig euphorisch drauf losreden. Also nicht das Passende für unseren Podcast. Unser Podcast ist irgendwie eher so ein Laidback-Bereich, würde ich behaupten. Wir sind jetzt nicht die, die die krassesten Jokes machen. Wir zählen eigentlich immer nur, was wir am letzten Wochenende gemacht haben und dann lachen wir über witzige Sachen, die halt passiert sind. Aber wir denken uns jetzt keine Jokes aus. Nee, aber zurück zu dem Thema Hand vor die Kamera. Der Schnitt hat sich jetzt langsam auch, der ist auserzählt zum Wohl. Welcher war es, der Schnitt? Ja, dass man die Hand vor die Kamera zieht, ist passiert so oft auch in TikToks und so, weil sie dann irgendwelche Schnitte machen und irgendwelche Landschaften zeigen und dann, oder sie ziehen sich um und machen so die Hand vor die Kamera und plötzlich haben sie was anderes an. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht dieses Geräusch machen würde. Dann wäre das einfach nur so, weißt du, so, auch nicht so super langsam, sondern einfach so relativ fix Hand drauf und so. Ich glaube, es ist eine gute Transition. Ja, man ich würde nicht schlecht reden. Man macht es sich aber auch einfach, ey. Ja, was würdest du machen? Ja, ich würde was anderes machen. Ich würde es schön zusammenschneiden. Was ist schön zusammengeschnitten? Ja, so wie bei den TikToks, die loopen. So, die am Ende genau wieder in die Situation reinleiten, mit dem das Video angefangen hat. Das heißt, du musst am Ende von einem Video genau die gleiche Position einhalten wie am Anfang, damit das... Ja, bei YouTube ist es ein bisschen quatschig, aber... Bei TikTok, ja, ich verstehe schon, was du meinst. TikTok ist das neue YouTube, sind wir doch ehrlich. So, nämlich. Wenn ihr wenig Zeit habt... und nur kurz ein, zwei Videos oder doch dann 20, 30 angucken wollt, dann ladet euch TikTok runter, das ist perfekt. Man denkt in dem Moment, wo man es startet, ach ja, schon kurze Zeitvertreib und dann verliert man sich halt manchmal komplett drin. Und das war in YouTube nichts anderes, nur dass man direkt mit dem ersten Video halt schon mal 5 bis 10 Minuten beschäftigt ist, wenn es ein kurzes ist. Und dann sitzt man halt da auch einfach eine Weile dran. Und man kann sich es besser raussuchen, wenn man dann jetzt fertig ist mit TikTok. Also, wenn man davon loskommt. Wenn man davon loskommt. Aber wenn man jetzt sich ein 10-Minuten-Video auf YouTube anschaut und es dauert 11, das wenn man anschauen will, dann überlegt man sich zweimal. Ja. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Okay. Nach diesem kleinen Cold Opener. Feuer den Bums ab. Und damit... Ja, stark. Ja, mach du das Intro. Ist dir aufgefallen, dass bei der letzten Folge einfach das Intro scheiße geklungen hat, das Intro und das Outro? Ich lade es ja zwischendrin immer noch auf einer Seite hoch, die Qualität reduziert, um eure Daten zu sparen. Also wir nehmen Qualität von unserem Podcast weg, nur dass ihr nicht euer wertvolles Datenvolumen für unseren Podcast aufbringen müsst. Da habe ich auf der Seite einfach gedacht, neues Beta-Feature, remove noise, only keep vocals and music. Habe ich gedacht, ja, Intro ist Music, unser Gebabbel ist Vocals. Dann tut er auf jeden Fall mal die Waschmaschine, die immer im Schleudergang loslegt, einfach reduzieren. Und was macht er? Macht aus unserem Intro einfach hässliche Scheiße. Okay, muss ich mir noch anhören. Ich habe noch überlegt, vor allem ich habe es am Tag vorher nochmal Probe gehört und da ist mir aufgefallen, aber ich hatte einen straffen Zeitplan, deswegen... Und ich hatte ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich das halt verkackt und kann es immer in der Folge wieder verwerten. Aber wenn das Feature dir was verspricht, was du nicht bekommst, war ich schon hauerhart enttäuscht. Ja, aber sowas funktioniert doch nie richtig. Ich habe gedacht, heutzutage AI, alles crazy, alles eskaliert, technisch zumindest. Das wäre ein gutes neues Ding, aber war es halt überhaupt nicht. Schade war's. Naja, sehr schön. Wo wollen wir anfangen, Patrick? Wir haben eine neue Kategorie oder wir haben unser Erlebnis von gestern. Und wir haben das Straßenfest. Fuck. Und solange wir über das Wiesenfest getalkt haben, ey, boah. Und bei dir steht auch noch was an, da habe ich gedacht, können wir auch kurz drüber reden. Also ich habe keine Ahnung, wie wir das alles verwurscht. Scheiße. Entweder wird halt alles kurz und vielleicht deswegen kacke oder wir müssen halt eine Weile aufnehmen. Merken wir dann, würde ich behaupten. Ja, okay.